Ach, die Menschen sind abgefallen vom Glauben, dass unser Wirtschaftssystem jemals noch Wohlstand für alle produzieren könnte. Und ich liege sicher nicht falsch, wenn ich annehme, dass auch bei Ihnen der Zweifel schon gesät ist. Deswegen möchte ich Sie auffordern, in sich zu gehen und gemeinsam mit mir zum rechten Glauben zurückzufinden. Lasset uns beten. Unser Markt, der du bist im Wachstum, geheiligt werde die Rendite. Dein Reichtum komme wie Luxemburg, also auch auf den Cayman Islands. Meine Bonuszahlung geschehe im Aufschwung, also auch in der Krise. Unser tägliches Plus gib uns heute und führe uns in Versuchung mit den Erlösen an den Börsen. Denn dein ist der Reichtum und die Kaufkraft und die Begehrlichkeit in Ewigkeit. Euro. Komport Nummer 288, Trombi. Hallo und herzlich willkommen zum 288. Komport, den ich am heutigen kühlen, inzwischen sogar ein bisschen blauhimmeligen, aber nicht kalten und schon gar nicht regnerischen Freitag, dem 21. Oktober 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir... It is 12, 19. Jawohl. Und heute gibt es wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, inklusive wieder der dicken, fetten Wanze in Teil 1. Alles, was nicht da reingepasst hat, in Teil 2, inklusive Libyen-Meldungen. Und in Teil 3, Tech, Space, Mafia, inklusive einer Trombi-Meldung und was es damit auf sich hat. Das Übliche quasi. Und was ihr hier hören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich verstaut habe Terrormeldungen, Ozapftis, aka Wanzenmeldungen, dann ein paar Zensurmeldungen und Neues von bzw. über die Kirche. 5 Grad, scattered Cloudsiege. Nippige Greetings. Die 5 Grad, die fühlen sich Windchill 4, Comfort Level 3. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und 17 km/h aus Southwest. 45. Ja. Fehlt noch einer. Aber ja. So. Dann darf ich jetzt auf gar keinen Fall erwähnen, dass ich wieder da bin. Weil sonst böse Dinge passieren. Dafür habe ich mal ein paar Terrormeldungen. Da hätten wir erstmal die Scankosten, weil nämlich der 10-monatige Test von Körperscannern am Flughafen Hamburg hat nach einem Zeitungsbericht 1,1 Millionen Euro gekostet. Ergibt sich aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage des linken Abgeordneten Jan Korte, aus der die Mitteldeutsche Zeitung zitiert. Das verbucht man dann wohl als Wirtschaftsforschung. Förderung. Na, weil die arme Nacktscanner produzierende und Streubomben produzierende L3 Communications Firma, die muss ja gefördert werden. Von der Summe entfielen jeweils die Hälfte auf Beschaffung und Unterhaltung der Geräte sowie auf das Kontrollpersonal. Tatsächlich erwiesen sich die Geräte als fehlerhaft, sodass der Bund auf ihre Nutzung fürs Erste verzichtet. Ist vom letzten Freitag und fällt bei mir halt in die Kategorie, ja, Wirtschaftsförderung. So, dann gibt es eine Schnüffelforderung. Nach den versuchten Brandanschlägen und Funden zahlreicher Brandsätze auf Bahnanlagen rund um Berlin werden die Rufe nach besserer Kontrolle lauter. Polizei und Verfassungsschutz fordern eine stärkere Überwachung linksextremistischer Gruppen. Wobei sie immer noch nicht so richtig fundiert dargelegt haben, inwiefern das denn tatsächlich linksextremistische Gruppen wären und nicht einfach irre Einzeltäter. Na, weil irgendwie auf den, das sind aber terroristische Anschläge, Zug will auch irgendwie niemand so richtig aufspringen. Und da hinten steht übrigens ein Auto auf der völlig falschen Straßenseite. Ich verspüre gerade das Bedürfnis, das dann gleich kaputt zu kloppen. Und da hat dann auch der Chef des Bundes dämlicher krimineller Beamter, deutscher Kriminalbeamter, der Neuen Osnabrücker Zeitung behauptet, im Bereich des Linksextremismus habe man es lange schleifen lassen. Auch der Chef der dämlichen Polizeigewerkschaft, Rainer Wind, verlangte den Einsatz von verdeckten Ermittlern. Weil, ne, das hatte ich ja letzte Woche schon mal mich drüber lustig gemacht, nach der Wanze können sie jetzt gerade nicht verlangen, das kommt gerade nicht so richtig. Ist auch vom letzten Freitag. Brulli Dink! Der Freitag über den Friedrich und die Terroristen habe ich bei Fefe gefunden. Hans-Peter Friedrich hatte noch Anfang Juli vor der Bedrohung der deutschen Sicherheit durch den Salafismus gewarnt und hiermit unter anderem die Verlängerung der Antiterrorgesetze und die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung gerechtfertigt. Dies hält ihn jetzt allerdings nicht davon ab, das salafistisch geprägte Regime in Saudi-Arabien mit modernen Kriegswaffen zu beliefern. Oder anders ausgedrückt, Religion ist nur dann Ursache des Terrorismus, wenn es gerade mal opportun ist. Ansonsten ist das halt völlig harmlos und die sind doch wirklich großartig, die Saudis. Da kann auch niemand auf die Idee kommen, dass die auch nur irgendwie Terroristen unterstützen wollen könnten. Na? Doppeldenk. Dann gab es einen US-Flug, US-Passagierdaten, hatte Fefe da ausgebuddelt. Stellt sich raus, das US-Ministerium für Heimatschutz am Flughafen Frankfurt eine Dépendance unterhält, deren Mitarbeiter offiziell als Berater der Fluglinien arbeiten und dann Reiseverbote aussprechen, an die sich die Fluglinien halten müssen. Wait, what? Dass sie diese Macht überhaupt haben, ist schon interessant. Ich meine, okay, lieber die Leute vorm Einsteigen aufhalten, als sie dann nach dem Einsteigen nicht einreisen zu lassen. Na, also wenn sie dann am Zielort ankommen. So von wegen, nein, sie können gleich wieder umdrehen. So, genau, dann ging die Wanzengeschichte natürlich noch weiter. Bremer Klartext vom letzten Freitag. Lacher am Rande zum Staatstrojaner. Bremens Polizei redet mal Tacheles. Die Software des Bundestrojaners war den Ermittlern nach Informationen des Weser-Kurier mit kühnsten Versprechungen von einer Firma angeboten worden. Das ging so nach dem Motto, wir können alles, was ihr wollt, selbst Eier kochen damit, berichtet ein Beamter. Die Ermittler hätten jedoch darauf bestanden, dass die eingesetzte Software nicht mehr könne, als gesetzlich erlaubt und richterlich in Bremen zuvor genehmigt worden sei. Tatsächlich aber habe das Mistding damals überhaupt nicht funktioniert. Qualitätssoftware aus deutscher Herstellung. Na? Schwupp. Am Samstag habe ich mir dann hier nochmal reingeschrieben, weil mir irgendwann zwischendurch auch ein PDF des Gerichtsbeschlusses aus Landshut begegnet ist, vom Amtsgericht. Und wenn man sich das Ding mal in Ruhe durchliest, da steht von Telekommunikationsüberwachung. Da steht nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts von Screenshots. Null Komma gar nichts. Wenn man also nicht sagen und nachweisen kann, dass die Screenshots Telekommunikation darstellen, dann waren die auch nach der Anordnung vom Amtsgericht nicht legitim, nicht gefordert und schon mal gleich und überhaupt gar nicht erlaubt. Na, also von daher, ja, das Landgericht hat richtig gehandelt, als es die dann verboten hat. Na? Oder anders ausgedrückt, das Märchen. Ach, das Auto sieht aus, als wäre es irgendwie, es hat hier kein Nummernschild. Wie abgestellt zum Verrosten. Hat es hinten ein Nummernschild? Ja, hinten hat es noch ein Nummernschild. Na, also so viel zum Märchen, von wegen, man hätte aber nur das getan, was auch angeordnet gewesen worden wäre. Nein, haben sie nicht. Screenshots sind nicht angeordnet gewesen. Jetzt weist nach, dass die Screenshots als Telekommunikationsüberwachung notwendig waren. Bitte sehr, bitte schön. Na? Und wenn ihr E-Mails abschnorcheln wollt, dann müsst ihr euch eine E-Mail-Abschnorchelanordnung beantragen. Wenn der Richter nett zu euch ist, dann genehmigt er euch das. Also im Regelfall ja. Aber ihr könnt nicht einfach hingehen und Screenshots machen. Das geht nicht. Punkt. Ja, Fefe 100. Uhl beschwert sich über eine unverantwortliche Hysterisierung. Schließlich ist der Trojaner nur 100 Mal eingesetzt worden. Waren es nicht letzte Woche noch nur 50 Mal? Es fängt an, mich an diese Witzchen über Polizeibeschlagnahme von Haschisch zu erinnern. Nur, dass es da halt mehr statt weniger wird. So à la Autounfall wegen überhitter Geschwindigkeit. 100 Kilogramm Marihuana im Kofferraum. Polizei beschlagnahmt alle 80 Kilogramm, liefert die 60 Kilogramm beim Polizeirevier ab, bringt alle 40 Kilogramm in die Asservatenkammer, wo die 20 Kilogramm jetzt sicher verwahrt werden. Analog hier jetzt. Nur eine Handvoll Trojaner-Einsätze bekannt. Das Dutzend Trojaner-Einsätze ist ja wohl kaum eine Rede wert. Wir reden hier schließlich bloß von 20 Trojaner-Einsätzen. Und wer kann bei nur 40 Trojaner-Einsätzen schon von einem Problem reden? Das waren ja bloß 100. Wobei jetzt irgendwo auch die Zahl 50 rumstand, aber ne, egal wie viele es waren. Von dem aber eine Online-Durchsuchung wird es höchstens Handvoll Mal im Jahr geben. Sind wir ja wohl schon längst weg. Ja, und dass es sich bei dieser Quellentelekommunikationsüberwachung nicht um eine Online-Durchsuchung handelt, da sind jetzt die Innenbehörden in der Pflicht, das nachzuweisen. Na, Screenshots gehen zumindest schon mal deutlich über das hinaus, was das Bundesverfassungsgericht für eine Quellentelekommunikationsüberwachung in seinem richtungsweisenden Urteil erlaubt hat. Na, Computergrundrecht zur Gewährleistung und Dingens der Integrität und Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme. Na? Also Screenshots gehen da schon mal gar nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass das BVFG auch sehr eindeutig war, dass es juristisch und technisch verhindert werden muss, dass mehr als Telekommunikation überwacht wird. Na, wir haben da ein Nachlademodul, wir haben da ein Modul oder ein Weg, wie Daten auf den Rechner geschleust werden können, was schlicht und ergreifend überhaupt gar nicht zu einer Telefonabhöraktion gehört. Na, das ist wie die Polizei beantragt, das Telefon von jemandem abhören zu dürfen und darf dabei dann in der Wohnung rumtoben und noch irgendwelche lustigen Beweise platzieren. Das geht nicht. Na, oder anders ausgedrückt, wir haben hier mindestens das zweite BVFG-Urteil, an das die Regierung sich beliebt, nicht halten zu wollen. Na? Bundeswahlrecht, Wanze, was kommt als nächstes? Beziehungsweise das nächste Urteil, an das sie sich nicht gehalten haben, war Hartz IV. Da haben sie den Termin locker verpennt. Plus, man darf sich auch noch drüber streiten, ob die jetzigen Hartz IV-Sätze verfassungskonform wären. Dann gibt es noch die Abgeordnetenbezahlungen von irgendwelchen Leuten, die mehr tun, als nur Abgeordnete zu sein. Das darf eigentlich auch nicht. Also hey, Verfassungsbrüche, wo ich hingucke. Ja, die spannende Frage stellt sich dann also eher, wie viele BVFG-Urteile beachten die Regierungen denn alle mal so? Die Anzahl könnte übersichtlicher sein. Aber hey. So, dann stellt sich raus, die Schweizer haben auch die Trojaner eingesetzt. Das ist ja inzwischen schon bekannt. Aber die Neue Züricher Zeitung berichtet dann auch noch, dass die Schweizer Behörden mangels Rechtsgrundlage von Deutschland aus haben trojanisieren lassen. Money Quote. Die Bundesanwaltschaft habe sich bei einer früheren Anfrage zu Rechtmäßigkeit der Methoden auf den Standpunkt gestellt, dass nicht die gesetzlichen Grundlagen in der Schweiz maßgebend seien. Sie spielt rechts. Gemäß Bosonets Darstellung haben die Ermittler in ihrem Rechtshilfegesuch an die zuständigen deutschen Behörden argumentiert, dass es in diesem Fall die in der Schweiz verlangte Bewilligung nicht brauche, weil die Software vom Ausland aus eingesetzt werde. Was? Wie? Wo? Deutsche Beamte haben also Schweizer Bürger beschnüffelt, weil die Schweizer Beamten das ja nicht dürften. Ja, nee, klar, ist logisch. Ja, dann kommen die ausländischen Folterungen, weil das dürfen wir ja nicht. Aber wir müssen das, weil es muss ja überwacht werden. Das ist ja das Wichtigste. Na? So, dann gibt es die Brüllfertigung. Bundesinnenminister Friedrich hat den Einsatz von staatlichen Computerprogrammen in Computern erneut verteidigt. Die Beamten hielten sich strikt an das, was sie dürften, sagte der CSU-Politiker der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Nein, tun sie nicht. Sie halten sich nicht an das, was sie dürfen. Screenshots waren nirgendwo genehmigt, waren nirgendwo gefordert, waren damit unzulässig, verboten. Mit einem Wort. Und eine Nachladefunktion sehe ich auch nicht als mit dem BVFG-Urteil vereinbar an. Und die Screenshots übrigens, Herr Bröhrich, sind gerichtsfest belegt. Die wurden als Beweise vor Gericht gebracht. Und das Gericht hat sehr ausdrücklich gesagt, dass die nicht drinne sind. Illegal erlangte Beweise, nicht zugelassen. Na? Jetzt könnte man natürlich noch gucken, dass man das ganze Ding noch vors BVFG trägt, damit das auch beschließt, dass die übrigens nicht zugelassen waren. Aber es tut ja gar nicht Not. Weil eigentlich niemand mehr darauf besteht, dass die in dem Verfahren hätten zugelassen sein müssen. Na, das ist das Putzige. Es gebe keine rechtliche Grauzone bei der Quellentelekommunikationsüberwachung. Da sind sich andere Juristen durchaus anderer Meinung. Das ist nämlich eine, ja, wir dürfen an den Telefonanbieter herantreten und denen bieten uns doch Telefondaten auszuleiten. Nicht mit einem Ja und wir infiltrieren dann den Rechner des Beschuldigten, weil wir wollen halt an Daten ran. Mal ganz davon abgesehen, dass dadurch, dass Skype eine Lawful Interception-Schnittstelle anbietet, ja, ein Infiltrieren eines Rechners schlicht nicht mehr das mildeste Mittel ist und damit verfassungsrechtlich verboten. Aber hey, da habe ich mich letzte Woche schon drauf gestürzt. Der Minister sprach sich zudem für das unbemerkte Nachladen von Zusatzmodulen aus. So, und damit ist er dann voll reingelatscht, Weil allerspätestens da kann man jetzt argumentieren, das gibt das BFFG-Urteil unter gar keinen Umständen her. Das BFFG-Urteil sagt, ihr dürft technisch nur das, was ihr juristisch dürfen dürft. Und Nachladen ist bei einer Telekommunikationsüberwachung ja auch nirgendwo drin. Na, wir gehen dann halt noch hin und installieren dann noch eine zusätzliche Wanze. Ja, das nennt man Wohnraumüberwachung. Das dürfte übrigens überhaupt gar nicht. Ohne ausdrückliche Genehmigung. Ja, aber wir müssen das. So könnten die Überwachungsprogramme aktualisiert werden, erklärte Friedrich. Der Chaos Computer Club hatte den Einsatz der Software kritisiert und Sicherheitslücken bei dem sogenannten Trojaner hingewiesen. Ja, oder anders ausgedrückt, Brüllrich hat sich in die Scheiße gelabert. Mit Schwung. Und er hat es noch nicht mal mehr gemerkt. Weil hätte er es gemerkt, hätte er vielleicht ja auch einfach mal seine dumme Fresse halten können. Aber hey. So, Heise dazu. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, CSU, verteidigt in der am Sonntag erscheinenden Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung den Einsatz von Trojaner-Software für die Kommunikationsüberwachung sowie durch die CCC-Analyse aufgedeckte Nachladefunktion. Wir brauchen diese Nachladefunktion, um uns den normalen Updates auf dem Zielcomputer anpassen zu können. Soweit ich weiß, ist übrigens die Skype mit Schnorchel-Schnittstelle eine definierte Schnittstelle, die sich nicht durch Updates automatisch verändert. Üblicherweise. Externe APIs haben so die unangenehme Eigenschaft, dass sie sich nicht verändern. Beziehungsweise nicht verändern sollten. Friedrich sagte, die Landesbehörden hätten, völlig zu Recht, darauf hingewiesen, dass die Grenzen dessen, was rechtlich zulässig ist, nicht überschritten haben. Urteil LG Landshut. Die Grenzen dessen, was rechtlich angeordnet und zulässig waren, sind sowas von überschritten. Die Maßnahme war illegal, die Beweise nicht verwertbar. Also, Herr Friedrich, belegen Sie bitte mal, inwiefern ein rechtsgültiges Urteil des LG Landshut nicht für die Überwachungsbehörden zu gelten hätte, nachträglich rückwirkend. Friedrich übte zudem scharfe Kritik am Chaos Computer Club. Dieser habe dem Chaos in seinem Namen alle irre gemacht. Es seien viele Missverständnisse entstanden. In der Debatte um staatliche Spionagesoftware hatte der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion Hans-Peter Zensul, CSU, vor Hysterie gewarnt. Es werde der völlig falsche Eindruck erweckt, der Staat hacke sich in die Computer seiner 83 Millionen Bürger. Ein sagte der CSU-Politiker der Nachrichtenagentur dpa am Samstag. Uhl geht davon aus, dass Bund und Länder seit 2009 zusammen etwa 35 Mal pro Jahr Trojaner verwendet haben. Seit 2009 pro Jahr 35, 2009 ganz, 2010 ganz, 70 plus 2011 nochmal, ja, langsam wird's eng, ne? Merken wir selber. 70 kommt ja gar nicht hin, 80. Nee. Ja doch, 70. Bekannt sei, dass das Bundeskriminelle Amt, der Bundesverfassungsschutz, Geheimdienst und der Bundespolizei seit 2009 insgesamt in 25 Fällen Trojaner einsetzten, sagte Uhl. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums bestätigte diese Zahl am Samstag. Es habe sich hier um Quellen-TKÜ gehandelt, die übrigens juristisch in der Strafprozessordnung nirgendwo vorgesehen ist. Damit zumindest nach Ansicht einiger Juristen nicht zulässig. Ja, Strafverfolgungsmaßnahmen, nur nochmal für den Hinterkopf, finde ich sowieso ganz besonders putzig, weil ein Rechner, auf dem eine Wanze drauf ist, kann als Beweismittel schon dummerweise überhaupt gar nicht mehr zugelassen werden, weil niemand mehr nachweisen kann, dass die Daten, die zum Zeitpunkt X auf dem Rechner gefunden werden, auch vor dem Zeitpunkt der Wanzeneinspielung schon auf dem Rechner waren und von der Wanze da nicht hinplatziert wurden. Also macht ruhig so weiter. Ihr verbaut euch damit jede Form von Beweismittel. Na, da habe ich mich ja vor Jahren schon drüber lustig gemacht. Also macht es. Verwanzt alle Rechner. Dann könnt ihr die aber dummerweise nicht mehr als Beweise nehmen. Na? Komm, Großuhr. Oh, Viertelstunde erst. Okay. Lalala. Aus den anderen Ländern. Nach den Worten von Uhl sind seit 2009 auch 25 Fälle aus Bayern bekannt. Okay, also die 50 Fälle haben wir schon mal voll. Locker. Und da ist noch kein anderes Bundesland mit dabei, die ja alle auch die Wanze eingesetzt haben. Beziehungsweise die Liste der Länder, die die Wanze nicht eingesetzt haben, ist sehr viel übersichtlicher. Zensul betonte, es gehe bei dem Trojaner-Einsatz um schwere Fälle von Kriminalität. Ja, wie eine Shop-Software zu bauen, die am Ende von Apotheken verwendet wird, die Psychopharmaka ins Ausland verkaufen. Das ist nämlich das, was in dem Landshuter-Fall ja wohl der Fall gewesen sein soll. Deswegen werden die Dinger plötzlich zu Betäubungsmitteln, wenn sie Grenze überschreiten. Psychopharmaka an sich sind keine Betäubungsmittel. Aber ins Ausland verkauft werden dürfen sie auch nur unter bestimmten Voraussetzungen. So, und inwiefern ein Anzapfen eines Computers, eines Shop-Software-Entwicklers, geboten, angemessen etc. ist, könnte Herr Zensul ja vielleicht auch nochmal darlegen. Für den Einsatz gebe es richterliche Beschlüsse, die keine Screenshots beinhaltet haben. Screenshots waren nicht angeordnet. Was nicht angeordnet ist, hat auch nicht gemacht zu werden. Sehr geehrte Damen und Herren vom Landeskriminellenamt Bayern. Na, ist nicht angeordnet, hat nicht getan zu werden. Genauso wie auch nicht angeordnet wurde, dass ihr in der Wohnung rumrennen dürft und alles mitnehmen dürft von den Beschuldigten. Na, dürft ihr nicht. Also habt ihr es gefälligst auch nicht zu tun. Und euch drauf zu berufen, ja, aber wenn wir die Software da schon drauf haben, das wäre doch glatt eine Verschwendung, wenn wir da nicht, nein, dürft ihr nicht, Punkt. In der Neuen Osnabrücker Zeitung warf UL Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger FDP am Samstag vor, Polizei und Staatsanwälte seit Jahren im Regen stehen zu lassen. Womit er dann übrigens dem Brüllrich widerspricht. Na, von wegen, es gibt keine rechtliche Grauzone, jetzt stellt UL sich hin und sagt, es gibt aber eine rechtliche Grauzone, weil die dürfen ja noch nicht explizit auf Rechnern rumschnorcheln. Ja, wenn sie das nicht dürfen, dann dürfen sie das nicht, Punkt. Ich kann da jetzt gerade dummerweise überhaupt keine Grauzone erkennen. Okay. So, wo war ich? Also UL hat dann jedenfalls rumgeheult, dass die armen Strafverfolger ja gar keine expliziten Rechte für die Verwanzung von Rechnern haben, um da irgendwelche Telefonate drauf abzuschnorcheln. Wir haben die Ministerin immer wieder darauf hingewiesen, dass die Ermittler beim Einsatz von Spionageschaften und Strafverfahren in einer gesetzlichen Grauzone arbeiten. Herr Zensul, können Sie sich mal mit Herrn Brüllrich abstimmen, ob jetzt da nur eine Grauzone besteht oder nicht? Ja? Und dann hat auch der rheinland-pfälzische Innenvollidiot Roger Leverenz, SPD, den Einsatz von legaler Trojaner-Software zur Verbrechensbekämpfung für notwendig erachtet. Na, nur für den Fall, dass irgendjemand gedacht haben sollte, die SPD hätte irgendetwas gerafft. Also zumindest Landes-SPDen haben nichts, aber auch überhaupt nichts gerafft. Plus, es gibt irgendwo, gab es auch Meldungen, dass auch nach der Veröffentlichung der Wanzen-Geschichte vor 2 Wochen noch Wanzen neu angeordnet wurden. Ja, also deswegen. Ja, ist von Samstag. Am Samstag gab es dann nochmal die Absichtsmeldung, da ist dann Fefe drauf eingegangen, der dann nämlich es als großen Sieg für den CCC betrachtet, dass Brüllrich sich hingestellt hat und gesagt hat, die Nachladefunktion sei da absichtlich drin, weil es wäre echt schwer geworden, da eine Absicht nachzuweisen vor Gericht. Aber wenn Brüllrich sich hinstellt und sagt, ja, das wollten wir so, dann ist der Nachweis wieder sehr viel einfacher, weil er hat ja schließlich gesagt, das wollten wir so. Dann müsste er sich dann hinterher schon erklären, warum denn ein, ja, das wollten wir so, eigentlich gar nicht so gemeint gewesen sei. Na, oder anders ausgedrückt, er hat schön geschaufelt. Schön die Grube groß gemacht. Wunderbar, Herr Friedrich, vielen Dank. Wir fingen schon fast an, uns Sorgen zu machen, dass es in Arbeit ausarten würde, wenn wir im Falle einer Klage Vorsatz nachweisen müssten. Das hat sich damit ja jetzt erledigt. Guter Mann, dieser Friedrich. Fast so ein kompetenter Politprofi wie diese Piratenpartei. Weil Fefe hat sich dann irgendwie überlegt, dass er auf die Piraten jetzt mal einhauen will, weil die sich nicht ausdrücklich groß, lautstark davon abgewandt haben und erklärt haben, warum das alles illegal ist, etc. pp. Der bayerische Innenvollidiot Joachim Herrmann sagte dazu in der Sonntagszeitung, es scheint mir die Frage zu sein, was versteht man unter nachladbar? Nee, klar, Herr Herrmann. Hey, wenn der Clinton damit durchkommt. Ja. Am Sonntag gab es da noch ein Traubild. Eigentlich von Samstag habe ich erreicht gerade einen Hinweis auf die Traube-Affäre, bei der das Bundesamt für Verfassungsschutz illegal eine Nuklearexperte namens Klaus Traube abgehört hat. Als das bekannt wurde, musste der Bundesinnenminister Werner Mayhofer zurücktreten. In meinen Augen ist das eine schöne Munition für Friedrich-Rücktrittsforderungen. Na, weil spannenderweise der Kerl hält sich. Noch. Aber hey, ist von Sonntag. Oder habe ich mir am Sonntag reingeklebt. Dann gab es nochmal Zahlen. Die Zahl der Einsätze sogenannter Trojaner-Programme zur Computerüberwachung ist offenbar höher als bislang bekannt. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel meldet, gab es in Bund und Ländern in den vergangenen Jahren mehr als 50 Anwendungen. Allein das Bundeskriminalamt nutzte Trojaner in 27 Fällen. Sind nochmal 2 dazugekommen. Spannend. Bundesinnenvollidiot Brüllrich verdächtigte den Einsatz von staatlichen Computerüberwachungsprogrammen. Der CSU-Politiker sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Beamten hielten sich strikt an das, was sie durften. Nein, tun sie nicht. Siehe Landshut, wo nachweislich weder in der Anordnung vom Amtsgericht noch vorm Landgericht eine Screenshot-Funktion erlaubt wurde. Gar nicht. Sie haben sich nicht an das gehalten. Kann man ihn in diesem Fall gerichtsfest nachweisen? Jetzt wäre Herr Brüllrich dran, zu beweisen, dass es Verfahren gibt, in denen sie sich tatsächlich nur an das gehalten hätten, was sie durften. Na, Herr Brüllrich, zeigen Sie doch mal. Hier, ich leg Landshut auf den Tisch. Jetzt beweisen Sie mir, dass das ein Einzelfall war, eine Ausnahme, bedauerliche. Wenn Sie das nicht können, tut mir das leid. Dann haben Sie nämlich schlicht verschissen. So. Dann hat der Spiegel geschrieben, von wegen, ja, also die Beamten, die hätten den Quellcode gehabt. Zugriff auf den Quellcode der Wanze. Meint Fefe, das schlägt den Behörden elegant ihre letzte Verteidigungslinie aus der Hand, nämlich, dass sie niemanden hatten, der das prüfen konnte. Source Code Audit ist eine Größenordnung einfacher als Binär Audit. Da findet man auch diverse Firmen, die das anbieten. Ja, ja, wobei sie jetzt am Mittwoch muss das gewesen sein, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie diese Woche, sind sie dann alle wieder zurückgerudert. Nein, und den Quellcode hätten sie nie gehabt. Und das Bundeskriminelle Amt hat ja auch verkündet, das Bundeskriminelle Amt hat festgestellt, dass die Wanze nur das tut, was sie soll, weil sie hat getestet und hat alle Funktionen, die sie haben wollten, gefunden. Ja, und inwiefern beweist das, dass die Wanze nicht noch Funktionen hat, von denen ihr nichts wisst? Genau, gar nicht. Dann Eigenbau. Nach Informationen des Spiegel wird in den Behörden nun erwogen, die Software nicht mehr von privaten Unternehmen zu beziehen, sondern selbst zu programmieren. Mein Fefe, das wird bestimmt der großartigste Trojaner aller Zeiten, wenn ihr dachtet, der jetzige Versuch sei peinlich. Hust. Schlimmer noch. Entsprechende Software hatte das BKA bereits für Online-Durchsuchungen kodiert. Das Projekt kostete insgesamt 680.000 Euro an Personal- und Sachkosten. Übrigens, wenn das Ding schon 27 Mal vom BKA eingesetzt wurde, wäre noch die spannende Frage, ob die offiziellen Antworten von Bundesinnenministern, derer mehrere, seit 2009, dass Bundeswanze niemals eingesetzt worden sei, müsste man nochmal gucken, wie denn die Frage genau formuliert war jeweils. Aber es ist ja eine Weile immer wieder die Zahl 0 verkündet worden, wo ich mich ja drüber lustig gemacht habe. Wenn sie 0 Einsätze hatten, brauchten sie das Ding offensichtlich nicht. Müsste man jetzt nochmal gucken, ob die Antwort nicht vielleicht doch ein wenig falsch sein könnte, wenn sie jetzt rauskommt, dass sie ja schon zig Einsätze gehabt haben von der Software. Ach, das ist eine völlig andere Software dann. Plus die Frage, die sich dann auch stellt, wenn doch das Bundeskriminelle Amt Digitask-Scheiße einsetzt, warum haben sie dann da was Selbstgeschnitztes? Beziehungsweise warum setzen sie was Fremdes ein, wenn sie was Selbstgeschnitztes haben? Sollten sie nicht in der Lage sein, wenn sie was Selbstgeschnitztes haben, da alle Funktionen auszubauen, wegzukommentieren, bevor sie den Compiler anwerfen zum Beispiel, die nicht verfassungskonform möglich sind, es sei denn, man macht eine Vollüberwachung? Nein? Ist von Sonntag. Am Montag gab es dann ein CC-Lob. Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser, Schnarrenberger FDP, hat den Chaos Computer Club für sein Verhalten bei der Aufdeckung des Staatstrojaners gelobt. Selten waren die Einschätzungen der Techniker so wichtig. Für den Gesetzgeber erklärte sie gegenüber dem Magazin Focus. Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Bröhrig hingegen hatte den Chaos Computer Club scharf kritisiert. Er habe dem Chaos in seinem Namen alle Ehre gemacht. Leutheusser, Schnarrenberger sieht beim Einsatz der Schnüffelsoftware eine rechtliche Grauzone, gegen die sie einheitliche Regeln für Bundes- und Landesbehörden setzen will. Eine Entscheidung über ein generelles Verbot sei aber noch nicht getroffen. Nach Erkenntnissen des Nachrichtenmagazins der Spiegel gab es bundesweit über 50 Einsätze des Staatstrojaners. Das war heise. Dann gab es am Montag eine Piranzeiger, weil nämlich die Bayerische Piratenpartei sich Rechtsanwalt Stadler und noch einen zweiten Rechtsanwalt engagiert haben und dann eine Anzeige gegen den bayerischen Innenvollidioten, Herr Mann, sowie den bayerischen LKA-Chef und weitere verantwortliche Personen aufgegeben hat. Strafanzeige, weil das, was sie gemacht haben, war strafrechtlich relevant. Und es gibt da übrigens Straftatbestände, die sie als erfüllt ansehen. Liebe Staatsanwaltschaft, die Begründung, warum das nicht erfüllt wurde, würde mich auch interessieren. Sicherlich werdet ihr nicht gegen euren Innenvollidiot ernsthaft vor Gericht ziehen, aber die Begründung, warum nicht, würde mich schon interessieren. Die Anzeige richtet sich auch gegen den Präsidenten des Bayerischen Landeskriminalamts DATA. Wenn die Behörde nicht an geltendes Recht und die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hielten, müsste sich der Rechtsstaat dagegen zur Wehr setzen. Weil das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Na, hier dreht sich der Spieß auf einmal um. Sie haben außerhalb der Gesetze agiert. Rechtsfreier Raum und so, ne? Huch, da hätte ja auch keiner mehr rechnen können. Sachsen hätte dann auch gerne irgendwie die Wanze eingesetzt, aber sie haben es nicht geschafft. In zwei Fällen missglückte die Installation, weil es technische Schwierigkeiten gegeben habe. Im dritten Fall sei der Verdächtige festgenommen worden, sodass eine Installation der Software nicht mehr notwendig war. Die Besten, der Besten, der Besten, der Besten, der Besten, Sir. Der Einsatz der Software ist aber aus unserer Sicht rechtlich zulässig, betonte Hase. Weitere Einsätze gibt es derzeit zwar nicht, erneute Versuche seien aber nicht ausgeschlossen. So, Also in Sachsen verkünden die Innenbehörden, dass sie eine Wanze, von der sie jetzt wissen dürfen, dass die nicht verfassungskonform einsetzbar ist, einsetzen wollen. Ja, Mensch, also da ist der Vorsatz denn ja schon mal gegeben. Ist schon jemand bei der Polizei gewesen, hat Anzeige aufgegeben? Strafanzeige wegen Verdacht auf, was war's, Datenausspähung 202a? STGB? Oder ST? Ja doch, STGB. Ja, plus bei Digitask ist mir noch nicht so angekommen, dass mal jemand den Hacker-Tool-Paragraphen aus dem Hut gezaubert hätte und gesagt hatte, übrigens, die Herstellung dieser Software ist ein Ermöglichen von Ausspähen, was ja vom Hacker-Tool-Paragraph gefressen wird. Womit sich die Regierung dann nämlich sowas von selber in den Arsch gebissen hätte. Hihi. Und natürlich ging es in keinem Fall um ernsthafte Straftaten. Na, weil ernsthafte Straftaten gibt es keine, die sie da ausschnüffeln müssten. Dann ist bei Kaspersky eine neue Version der Wanze von Digitask aufgetaucht. Sie unterstützt auch 64-Bit Windows und kann deutlich mehr Programme belauschen. Der große Bruder des vom CCC analysierten Trojaners besteht aus insgesamt 5 Dateien. Sie fanden sich in einem Installationsprogramm namens SCU-Inst, Skype Capture Unit Installer, das F-Secure kürzlich aufgespürt hatte. Neben Skype stehen eine Reihe von weiteren Voice-over-IP-Applikationen auf der Liste zu überwachenden Prozesse, aber auch Browser, Mail und Instant-Messaging-Programme. Was dann wiederum die Frage aufwirft, inwiefern es sich bei den beschnüffelten Daten um Telekommunikation handelt. Wenn es sich nämlich nicht um Telekommunikation handelt, dann würde mich mal die Argumentation interessieren, warum ihr meint, dass ihr die Daten abschnorcheln dürft. Ja? Darüber hinaus haben die Experten einen signierten 64-Bit-Treiber entdeckt, dessen Zertifikat vom fiktiven Herausgeber Goose Cert ausgestellt wurde. Eine Signatur ist Voraussetzung dafür, dass ein 64-Bit Windows den Treiber lädt. Leider haben sie da nicht irgendwie ein BSI oder so Zertifikat missbraucht, womit dann nämlich klar gewesen wäre, dass man der Bundesregierung überhaupt gar nicht mehr trauen darf. Und auch keiner der Bundesregierung unterstehenden Behörde. Aber hey. Und schließlich haben sie dann auch noch weitere Rootkit-Methoden abgekupfert und neben bekannten App-Init-Methoden auch einen neuen Mechanismus implementiert, die Trojaner-Bibliothek im Kontext der Zielprozesse zu aktivieren. Ja, oder anders ausgedrückt, huch, da hat mal eine Antivirenfirma tatsächlich Arbeit gemacht und zwar erfolgreich. Sie haben die Wanze gefunden. So, diese Wanze könnt ihr dann wohl auch in näherer Zukunft nicht mehr einsetzen, weil diese Wanze ist jetzt auch verunreinigt, ist bekannt. Vor allen Dingen, wenn sie dann die Hashes rausgelassen haben. Aber hey, ist von Mittwoch. Auch von Mittwoch gab es dann den Schweizgrund. Auch in der Schweiz werden Trojaner nur in schwersten Kriminalfällen eingesetzt. Ihr wisst schon, Menschenhandel, Mord, Terrorismus. Und das hier. Es handelte sich um einen Feuerwerkskörper, der in 20 cm Tiefe vergraben war und mit einem Zeitzünder ausgelöst wurde. Das war eine schwere nukleare Explosion. Wetten? Na, ist schon putzig. Dass jetzt also auch noch andere Staaten damit erwischt werden, wie sie ihre Bürger ausschnüffeln. Und die Schweizer dann noch nicht mal mehr mit einer juristischen Grundlage, weil wir dürfen das nicht, aber hey, ihr dürft das. Na? Überaus spannend, wenn ihr mich fragt. So, auch von Mittwoch gab es dann den BMI-Bruch. Auch das Bundesinnenministerium bricht jetzt alle Einsätze des Staatstrojaners ab. Das BMI waren die, die erst ganz geleugnet hatten, den Bundestrojaner einzusetzen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Nein, Fefe. Sie haben geleugnet, dass sie diese Version dieser Software beim Bundeskriminellen Amt eingesetzt haben. Von Verfassungsschutz haben sie nichts gesagt, von Kauf haben sie nichts gesagt, von irgendwelchen anderen Behörden haben sie ganz ausdrücklich nichts gesagt. Na, also es kann schon sein, dass jetzt irgendwelche Bundesbehörden da abbrechen. Dann waren es nur 25 Einsätze und künftig gar keine mehr, außer das stellt sich nachträglich auch wieder als Blödsinn heraus. Wovon ich erstmal ausgehe. So, dann gab es Bundesbullshit. Dann hat nämlich die Regierung Ole Kohlgruppis Ehemann Schröder, Staatssekretär ist er, glaube ich, im Innenministerium und wie gesagt verheiratet mit Kohlgruppi, in den Bundestag geschickt, der dann entweder heftig gelogen hat oder überhaupt keine Ahnung hatte, wovon er geredet hat. Auf jeden Fall hat er dann regelmäßig betont, dass sie sich doch nur an die Gesetze gehalten hätten. Wie gesagt, das ist bereits nachweislich eine Lüge. Oder andere Trottel der Lüge bezichtigt. Die Sourcen hätten sie nie gehabt, Brührich behauptete das Gegenteil. Sie wüssten aber trotzdem, dass da keine Zusatzfunktionen drin wären und Zensul hat dann nochmal Scheiße gelabert. Und beim Zensul-Scheiße-Labern ist dann auch noch rausgekommen, wenn man sich dann ein Stückchen später die erste Version des offiziellen Protokolls anguckt, dass das offizielle Protokoll und die Aufzeichnung des Wortbeitrages irgendwie Hüstel, geringfügige Abweichungen haben, Hüstel. Berlin DPA. Bei Schwarzgeld wird der Konflikt um den Einsatz staatlicher Spionagesoftware immer deutlicher. In einer Aktuellen Stunde im Bundestag verteidigte Innenstaatssekretär Ole Schröder von der CDU den Einsatz der Trojaner zum Abhören verschlüsselter Telefonate im Internet. Vorwürfe, dass auch für Screenshots oder Online-Durchsuchungen verwendet würden, seien nicht haltbar. Das ist Bullshit, Herr Schröder. Landgerichts Landshut. Beweisen Sie, dass das Landgericht Landshut über Screenshots geurteilt hat, die es nie gegeben hat. Und dann hätte ich gerne mal eine Information, wo denn die Screenshots aus den Gerichtsunterlagen herkamen. Wenn die doch niemals von der Wanze kamen. Oder möchte der Herr Schröder uns jetzt nur erzählen, ja, aber er redet doch nur für Bundesbehörden. Er kann sich doch nicht für bayerische Landesbehörden verbürgen. Dann sollte er das vielleicht nochmal ausdrücklich formulieren. Justizministerin Sabine Leutheusser Schnarrenberger sagte dagegen, es müsse erst geklärt werden, wozu die Software eingesetzt werden kann. Um Daten zu droppen, um Screenshots zu machen und um alles abzuschnorcheln, was irgendwie nicht bei drei verschwunden ist. War am Mittwoch. Dann gibt es das Wandzentrum. Der Bund will nach den Worten des CSU-Politikers Uhl die Software zur Überwachung von Computern künftig selbst entwickeln. Darauf werde man heute bei einer Telefonkonferenz mit den LänderInnenministern dringen. Übrigens, besonders spannend ist nebenbei, jetzt wo die Wanze bekannt ist, fangen sie sich an, Gedanken darüber zu machen, wie man denn eine Wanze bekommen könnte. Hätten sie sich darüber nicht vorher Gedanken machen können? Und übrigens, wenn Herr Zensul behauptet, der Staat werde regiert von Sicherheitsbehörden, würde mich mal interessieren, welche Fassung von Grundgesetz ihm da vorliegt, dass er eine solche Aussage tätigt. Aber hey. Nötige seien ein Kompetenzzentrum zur Erforschung und Entwicklung sogenannter Trojaner sowie ein Servizezentrum. Dieses solle allen Sicherheitsbehörden gegen Bezahlungsprogramme für hoheitliche Zwecke anbieten können. Wenn ihr mit alle Sicherheitsbehörden auch Geheimdienste meint, haben wir wieder eine lustige Verzwirbelung von Polizeien und Geheimdiensten, die, soweit ich informiert bin, übrigens im Grundgesetz ausdrücklich verboten ist. Also da würde mich die Begründung dann nochmal interessieren. Herr Zensul. Ja, der Kerl labert eine Scheiße. Dann regte auch noch Niedersachsens Innenpeng Schünepeng die Einschaltung einer unabhängigen Kontrollbehörde für den Einsatz von sogenannten Staatstrojanern an. Wozu mir dann nur einfällt, ja, Herr Schünepeng, halten Sie vielleicht einfach mal Ihre vorlaute und vor allen Dingen besonders dämliche Fresse, wenn Sie nicht wollen, dass da jemand mal reintritt. So, 35 Minuten habe ich schon. Ach komm, die Zensurmeldungen schaffen wir noch. Ein bisschen was schaffen wir noch. Also, US-Entwickler sind nämlich gegen eine Zensur. Gibt es einen offenen Brief an den Rechtsausschuss des US-Abgeordnetenhauses, der einen Verzicht von DNS-Sperren im geplanten Protect-IP-Act. Reaper? Wieso eigentlich Reaper? Der Reaper ist das britische Gesetz. Egal. Haben wollen. Den US- Entwicklern, die sich da eingeschaltet haben, ist auch aufgefallen, dass eine Zensur übrigens eine schlechte Idee ist. Weil die Amerikaner zensieren ja gleich wegen Urheberrechten. Die tun ja nicht so, als ginge es um irgendwelche Verbrechen. Ist vom letzten Freitag. Am Dienstag ist mir dann hier noch Britikanten in die Finger gefallen. Nämlich die Zensurdatenbanken in Großbritannien. Die erstellt bei BT und Sky McAfee und die machen da mit studentischen Hilfskräften. Die Internetsperreliste, die McAfee für die britische Regierung einrichtet, wird von 5 bis 10 Studenten zusammengestellt, die für die Aufgabe nur eine kurze Einführung bekommen. Was dann auch erklären könnte, warum da nicht unbedingt so die qualitativ hochwertigsten Einträge zu finden sein könnten. Hust. Ja, Britikanten. So, Neues von der Kirche ist vom letzten Samstag. In dem seit Jahren schwelenden Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche der USA ist erstmals ein Bischof angeklagt worden. Robert Finn von der Diözese Kansas City St. Joseph wird vorgeworfen, Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern durch einen ihm untergebenen Priester nicht gemeldet zu haben. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit. Vor Gericht plädierte der Bischof auf nicht schuldig und wies zurück, sich strafbar gemacht zu haben. Er habe aber eingeräumt, von eindeutigen Fotos gewusst zu haben. Ja, das ist dann in den D-Radio Wissen Weltnachrichten als Zusammenhang mit Kinderpornografie deklariert worden. Der Bischof der Diözese Kansas soll der Polizei monatelang verschwiegen haben, dass er auf dem Computer eines Pfarrers entsprechende Fotos entdeckt hat. Der Priester selbst war im Mai verhaftet worden. Na, nur nochmal für den Hinterkopf, wenn die Katholen sich das nächste Mal hinstellen und sagen, ja, aber wir haben doch jetzt geschworen, dass wir alle Fälle sofort melden, wäre die Frage, warum das in diesem Fall denn nicht passiert sei. Na? Vor allen Dingen, weil die Aussagen, sie würden alles melden, ja noch irgendwie so Dunstkreis letztes Jahr schon gefallen sind. Wenn er dieses Jahr festgenommen wurde, frage ich mich, warum ist da nichts von dem Bischof gemeldet worden? Und aus Regensburg gab es dann am Mittwoch noch die Meldung, dass Regensburg digital jetzt wieder meinen darf, dass das Bistum Regensburg Schweigegeld an ein Missbrauchsopfer gezahlt hätte. Hat nämlich das Oberlandesgericht Hamburg entgegen dem Landgericht Hamburg geurteilt. Weil das Landgericht Hamburg war der Meinung, dass ein Meinen bereits eine Tatsachenbehauptung wäre und entsprechend böse verboten. Das OLG hat festgestellt, naja, das ist eine Meinung. Meinungen darf man haben. Insbesondere, wenn sie so eindeutig sind wie in diesem Fall, dass da nämlich auch genügend Fakten hinterstehen, dass man das auch tatsächlich als Vermutung haben kann, drängt sich geradezu auf. Regensbieb hatte ich ja vor Jahren mal schon als Podcast-Titel. So, und den Rest schieben wir dann wieder nach Teil 2. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke wohnt auch diese Woche wieder Alison Krow mit dem 13. Titel, wie passend, aus dem Album Live at Woodhall Originals, Disease Live. Oh, wie passend. Ich habe da nicht mal vorher drauf geguckt. 4 Minuten 52 ist der Titel lang gefunden, ist aber bei Jamendo und der Creative Commons lizenziert herniedergeladen und völlig legal genutzt. Gefolgt ist das Ganze dann von WDR 5, Spaß 5 vom 13.10. Thema Wanze, 2 Minuten 27, habe ich mir da aus deren Podcast rausgeschnibbelt. So, und dann für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback geben wollt, wünsche ich mir, könnt ihr entweder einwerfen als Mail an compiblog@googlemail.com oder compot@me.com, als Kommentar im compiblog.de, compot 288 Teil 1, @menschen bei Twitter, @compot einfach anschreiben. Oder bei Google Plus könnt ihr mich erwähnen, dann sollte ich es auch mitkriegen. So, und jetzt wünsche ich euch dann gleich schon mal viel Spaß mit DCs von Alison Krow. Bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Und wie gesagt, viel Spaß mit der Musik. Stepping on the thoughts of all pain, released from this anger is someplace I would like to be. And when I feel myself defeated, I bleed. And when I see them twisting around, dancing in their own wake, I rage. And I don't want to exist on this plane, crashing down to the level of depth of skin, flesh and bone, all wrapped up in pages, flashed in our faces, laughing and spiteful, run away. To hold on to what I believe, disappeared, no longer here as anything but wretched and disfigured. So I slash myself again and I drown my hopes again. Lose myself in this disease, lost again. Yourself to the mold, nothing left to rid yourself of but bile and blood, torn skin screaming and silenced as we replace marble with plastic. Lost again, misdirected. Unter den Innenministern der Länder entstand dereinst ein Streit darüber, wie man den Verbrechern und den Terroristen am besten Herr werden könnte. Denn diese, sie saßen hinter einem großen Feuerwall und waren bewaffnet mit Computern. Und von denen hatten die Innenminister keine Ahnung, weshalb sie die Götter anriefen. Tja, aber da bei denen gerade besetzt war, fragten die Innenminister eine Firma aus Hessen. Und diese schenkte ihnen den Bundestrojaner. Und da ihnen ihre juristischen Berater in dieser Sache offensichtlich einen vom Pferd erzählten, hielten die Innenminister den Trojaner für ein Geschenk der Götter. Denn die Innenminister hatten ihre Ohren mit Wachs verschlossen und hörten daher nicht, als die Sirenen sangen: Im Bauch stecken extreme Sicherheitslücken und moralische Bedenken. Das wird euch um die Ohren fliegen. Denn wenn die Götter einem ein Pferd schenken, dann will man als Innenminister auch drauf reiten und nicht nur blöd davor stehen und sagen, guck mal, wie schön das aussieht. Außerdem schaut man einem geschenkten Gaul nicht in die Eingeweide, beziehungsweise einem geschenkten Programm nicht in den Quellcode, bevor man es einsetzt. Wie sich jetzt herausstellt, sind die technischen Möglichkeiten des Trojaners wohl noch weit umfangreicher als zunächst angenommen. So kann das Programm nicht nur Screenshots der Bildschirmoberfläche anfertigen oder den Inhalt der Festplatte kopieren, sondern auch, bei Belieben der ermittelnden Beamten, die Tastatur unter Strom setzen, sowie Kopien der auf dem Rechner aufgespielten Ferkelbildchen an die Mutter des Computernutzers schicken. Andreas, kommst du mal bitte? Oder im Namen des Verdächtigen ein Gefällt mir auf den Seiten des Musikantenstadl hinterlassen. Ja, hui! Die Innenministerkonferenz sieht allerdings dadurch keine übermäßige Gefährdung der Privatsphäre. O Zeus und Hera, erbarmt euch, lasst Fachkompetenz vom Himmel fallen auf die Regierenden im Land. Denn siehe, groß muss die Verzweiflung sein, wenn die einzige Institution für digitale Fragen in diesem Land die verlausten Anarchisten vom Chaos Computer Club zu sein scheinen. Selbst die Fundigrünen der 80er Jahre hätten die vom CCC als Schmuddelkinder beschimpft und vom Hof gejagt.